Die Uhrzeit. So fragt man nach der Uhrzeit und gibt die Uhrzeit an. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Que horas são? É meio-dia. É meia-noite. É uma hora. São 2 horas. São 7 horas. São 20 horas. São 4:15. São 4:30. São 5:45. São 7:20. São 8:20. São 19:40. Tem horas?